SRF 1 Nachrichten. Die britische Hauptstadt London bekommt zum ersten Mal einen muslimischen Bürgermeister. Sadiq Khan, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Menschenrechte und Sohn von pakistanischen Eltern. Britische Medien berichten übereinstimmend, Khan liege nach Auszählung der Stimmen klar in Führung. Ein offizielles Ergebnis liegt noch nicht vor. Khan tritt die Nachfolge des konservativen Bürgermeisters Boris Johnson an, der nach 2 Amtsdauern nicht mehr antrat. Can Dündar, Chefredaktor der türkischen Oppositionszeitung Cumhuriyet, ist zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt worden. Sein Kollege Erdem Gül erhielt 5 Jahre. Die beiden hatten berichtet, dass der türkische Geheimdienst Waffen an islamistische Rebellen in Syrien geliefert hatte. Das betrachtete das Gericht in Istanbul als Verrat von Staatsgeheimnissen. Kurz vor der Gerichtsverhandlung hatte ein Mann vor dem Gebäude mehrere Schüsse auf Dündar abgegeben. Dündar blieb unverletzt, doch ein anderer Medienschaffender wurde leicht verletzt. Die USA sollen Steuerschlupflöcher im eigenen Land schließen und sich am internationalen Informationsaustausch über Bankdaten beteiligen. Diese Forderung kommt von Präsident Obama. Steuerflucht passiere in einem globalen Finanzsystem. Die USA sollten deshalb international zusammenarbeiten, sagte der Präsident bei einem Auftritt zu Wirtschaftsthemen. Konkret forderte er den Kongress auf, bei Briefkastenfirmen für mehr Transparenz zu sorgen. Alle Firmen in den USA sollten dem Finanzministerium über die wirtschaftlich berechtigten Personen Auskunft geben müssen. Einige Bundesstaaten der USA wie Delaware gelten als eigentliche Steueroasen. Schweizerinnen und Schweizer schlafen im Schnitt pro Nacht fast 8 Stunden, genauer 7 Stunden und 55 Minuten. Ein internationales Forscherteam hat dazu Daten zum Schlafverhalten in 20 Nationen ausgewertet. Demnach schlafen Menschen in Japan und Singapur am wenigsten, im Schnitt 7 Stunden und 24 Minuten. Die längste Nachtruhe haben die Niederländer, sie kommen im Schnitt auf 8 Stunden und 12 Minuten Schlaf pro Nacht. Jede halbe Stunde Schlaf wirke sich auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns und auf die Gesundheit aus, schreibt das Forscherteam. Die Schweizer Stabhochspringerin Nicole Büchler hat beim ersten grossen Leichtathletik-Meeting in Katar mit einem Exploit aufgewartet. Sie verbesserte ihren Freiluft-Schweizer-Rekord gleich um 7 cm auf 4,78 m und wurde im Wettkampf Zweite. Das Wetter: morgen im Norden meist sonnig, in den Alpen und im Süden Sonne, Quellwolken und einzelne Schauer bei 20 bis 24 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Am Mikrofon Mara Zennhäusern. Verantwortlich Thomas Akola. SRF 1. Gerade an so einem herrlichen Frühlingsabend, da träumen die, die allein sind, von der grossen Liebe. Ja, wer träumt nicht davon? Die russische Coiffeuse Irina, die träumt nicht nur von der grossen Liebe, sie glaubt daran, dass sie irgendein Wenn kommt. Und wenn die grosse Liebe dann kommt, ja, dann wird Irina so richtig glücklich mit einer grossen Familie in Moskau leben, statt allein in der russischen Provinz. Wobei, allein ist Irina eigentlich nicht. Sie hat einen Brieffreund, der sitzt aber im Gefängnis. Und ob das denn der richtige Mann für die grosse Liebe ist, ma, Sepp, lassen wir mal offen. Hören Sie jetzt Barik Macherscha, die Friseuse von Sergei Medvedev. Ich heiße Irina. Aus dem Haus gehe ich um Punkt 8. Sorgfältig verschließe ich meine Türen. Die erste, holzgetäfelte, dann die zweite, die Stahltür. Dann laufe ich die Treppen hinunter, komme in den Hof, biege rechts ab, unter den Fenstern im zweiten Stock. Von dort ertönt immer armenische Sprache. Tschick, tschick, tschick. Tschick, tschick. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, Und dann auf Russisch. Нет, я сказал. Worüber die wohl reden? Keine Ahnung. Dann laufe ich weiter. Vorbei an einer Gruppe, die immer versucht zu klären, wie der gestrige Abend abgelaufen ist. Nicht allein gegangen? Kann mich nicht erinnern. Säufer. Dann quer durch die Hinterhöfe als Abkürzung. Там, где росли небесное лето, там, где ждут нас ночи зима, есть для нас власти, зона карета, а куда наш путь нам не знать. Bild Nummer 1. Kleiner Friseursalon. Überall Topfpflanzen und Schnittblumen, manche längst verwelkt. An den Wänden hängen riesige Poster sympathischer junger Männer mit modischen Haarschnitten und ein 10 Jahre altes Plakat des Sängers Valeri Melaze mit Autogramm. In unserem kleinen Friseursalon namens Frühling gibt es nur 2 Arbeitsplätze. An einem arbeite ich, eine Blondine mit ganz schwarzen Augenbrauen. Manche sagen, ich sehe aus wie 30, andere behaupten weit über 40. Ich widerspreche nie. Es hängt immer vom Standpunkt und der Beleuchtung ab. An diesem sonnigen Sommermorgen sah ich aus wie 30. Ich setzte mich in den Stuhl vorm Spiegel, betrachtete mich genau, verwurschtelte meinen Pony, nahm den Brief in die Hand und las. Ich grüße dich, meine Liebste. Mein Zellennachbar, er heißt Renat, sagt, dass es solche Frauen wie dich gar nicht gibt. Höchstens im Kino. In Filmen wie Moskau glaubt den Tränen nicht. Übrigens, Renat sagt, wenn wir wirklich vorhaben, in die Hauptstadt zu ziehen, dann kann er uns helfen. Er hat dort viele Freunde. Wenn ich wieder frei bin, fahren wir unbedingt nach Moskau. Wir müssen es endlich kennenlernen. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Du wirst in einem schicken Friseursalon arbeiten oder beim Fernsehen als Maskenbildnerin. Dort zahlen die um einiges besser als bei euch. Ich werde Milizionär oder Sportlehrer. Ich liebe und küsse dich, meine liebste Irina. Verbrenn diesen Brief. Ich will nicht, dass Fremde über unsere Gefühle Bescheid wissen. Dein Zhenya. PS. Bis zur Freiheit sind es noch 100 Tage. Ich seufzte und zerriss den Brief in kleine Fetzen. Und die zündete ich im Aschenbecher an. Der Friseursalon füllt sich mit Rauch. Hustet. Wie soll ich die 100 Tage bloß überstehen? Jewgeni, ein toller Typ. Ja, er sitzt gerade ein. Ja, er hat seine Frau zu Tode geprügelt. Aber er ist unschuldig. Du musst mich verstehen, Irina, schrieb er mir einst. Sie war schrecklich geizig. Und immer hat sie rumgekeift. Schrecklich. Du hättest sie hören sollen. Du bist gut, Irinchen. Ich ertrage ja auch keinen Lärm. Ich bin mehr für die Stille. Deswegen sind Jewgeni und ich verwandte Seelen. Bild Nummer 2. Einsatzzentrale bei der örtlichen Feuerwehr. Ein rotes Lämpchen leuchtet auf, es ertönt ein Hubsignal. Was ist das denn? Feuer? Kann nicht sein. Achtung! Feueralarm in der Straße Krasnychsor. Friseursalon Frühling. Starke Rauchentwicklung. Einsatzfahrzeug. Hey, Einsatzfahrzeug. Pennt ihr oder was? Viktor. Feuerwehreinsatzleiter. Was gibt's? Krasnychsor. Jawohl. Friseursalon Frühling. Abmarsch. Es brennt. Viktor und Kollege Sascha rutschen langsam die Stange herunter. Feuerwehrsirenen. Bild Nummer 3. Friseursalon. Irina räumt ihren Arbeitsplatz auf, sortiert die Gerätschaften, Döschen, Schere, Haarschneidemaschine, die Vasen mit den vertrockneten Blumen, die verschiedenen Töpfchen mit Kakteen, wischt Staub von den Postern mit den sympathischen jungen Männern. Lass der Platz, So, das Döschen hierhin, das dorthin. Schere ist scharf. Blumen wegschmeißen. Schon ganz verwelkt. Aber schön. Ach, zum Teufel damit. Solange ich mich erinnern kann, habe ich immer Haare geschnitten. Bei Puppen, Freundinnen, Hunden. Ich wollte sie verschönern. Meine Mutter sagte immer, ich würde die teuren Geschenke kaputt machen. Die Verehrer meiner Mutter schenkten mir nämlich Puppen mit wunderschönen langen Haaren. Und ich habe sie immer abgeschnitten. Sie sahen einfach besser aus mit kurzen Haaren. Schnippschnapp. Und eine völlig neue Person guckte ich an. Nach so einem Arbeitstag würde ich am liebsten sogar den Kaktus frisieren. Schnippschnapp. Und er wird ganz weich und harmlos. Wenn Jewgeni kommt, der wird auch frisiert. Ratzekahl. Unbedingt. Geht mit der Schere zum Kaktus. Und? Was ist mit dir? Kurzer Schnitt gefällig? Nein. Na gut. Bleib so, wie du bist. Leben und leben lassen. Das ist wohl das Wichtigste im Leben. Mein kleiner Freund. Denke ich mir. Man hört Feuerwehrsirenen, Bremsen. An der Tür klopft jemand. Es ist Viktor, der Feuerwehreinsatzleiter. Fräulein, brennt es bei Ihnen? Kommen Sie in 10 Minuten wieder, wir haben noch zu. Das ist doch der Friseursalon Frühling. Na klar. Sie haben Feueralarm gemeldet und hier sind wir. Aber es brennt nicht, Sie sehen es doch selber. Vielleicht Zigarettenqualm. Ich rauche manchmal, wenn ich schlechte Laune habe. Aber heute habe ich gute. Telefoniert mit der Einsatzzentrale. Nein, hier ist nur Rauch, kein Feuer. Ich wiederhole, es brennt nichts. Keine Verletzten. Wir kehren zurück. Ende. Ich begriff, dass die Feuerwehr wegen des verbrannten Briefes angerückt war und sagte zu Viktor, tut mir schrecklich leid, Ihnen solche Umstände gemacht zu haben. Kommen Sie nach Feierabend vorbei. Ich schneide Ihnen umsonst die Haare. Mit dem größten Vergnügen. Gegen 19 Uhr bin ich da. Bild Nummer 4. Viktor und Sascha auf dem Rückweg. Dun, dun, dun. Mein Herz. Sollen wir mal Eindrücke austauschen? Bitte sehr. Was für eine tolle Frau. Geradezu außergewöhnlich. Wir öffnen erst in 10 Minuten. Kleiner Dummkopf. Und was, wenn sie verbrannt wäre? Das wäre aber schade drum. Warte. Soll ich mir echt die Haare schneiden? Ja? Jetzt wieder Zeit? Ja, ich denke schon. Der Helm macht die Haare kaputt, da brechen sie immer. Bild Nummer 5. Friseursalon abends. Draußen regnet es. Irina frisiert Alexei Nikolajewitsch, einen soliden, ungefähr 50-jährigen Mann. Tatjana fegt den Fußboden und liest gleichzeitig ein Friseurlehrbuch. Am Abend fing es an zu regnen. Es wurde ganz düster. Und im Friseursalon machten wir das Licht an. Hört mal zu. Kurze und gepflegte Haare werden von den meisten berühmten und weniger berühmten Männern heutzutage bevorzugt. Ordentliche Haarschnitte, keinerlei Anzeichen für Unordnung. Diese Art Frisur erfordert nur eine kleine Menge Schaum zum Stylen. So wie immer, ein bisschen die Schläfen begradigen. Und den Hinterkopf. Minimal, nur ein ganz kleines bisschen. Nur, dass man die Linie wieder sieht. Dass es akkurat ist. Gut, Alexei Nikolajewitsch, wie Sie wünschen. Sie wollen eine Linie. Sie bekommen eine Linie. Sie wollen es akkurat? Es wird akkurat. Soll ich auch frisieren? Heute nicht. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Ihre Preisliste? Die wird gerade aktualisiert. So. Und wo ist eigentlich die Kasse? Wir rechnen immer ordentlich die Mehrwertsteuer ab. Trotzdem brauchen Sie eine Kasse. Und nachdem Sie die Dienstleistung an mir vollzogen haben, müssen Sie mir eine Quittung ausstellen. Aber wir stellen niemals Quittungen aus. Sollten Sie aber. Sie sind doch noch eine junge Frau. Irina, brauchen Sie denn wirklich Ärger? Brauche ich nicht. Kann man ihn denn noch vermeiden? Sie sind mir aufgrund Ihrer Jugend und Naivität sympathisch. Deswegen vertraue ich Ihnen ein Geheimnis an. Morgen werden alle Friseursalons der Stadt durch die Steuerbehörde überprüft. Ich habe dort Freunde. Tatjana räumt weiter auf und liest. Die klassische Frisur ist die populärste. Das ist eine Art Reminiszenz an die moderne Frisur der 50er Jahre, bei der alle Haare nach hinten gekämmt werden, sich aber leicht zu einer Seite neigen. Au. Um die Haare in dieser Position zu fixieren, benötigt man jedes Mittel zum Frisieren der Haare. Alexei Nikolaevich arbeitet beim Bezirksgericht. Ist nicht der Chef, aber auch keine kleine Nummer, so sagt er selber. Der Richter kommt einmal in der Woche, wenn die Linie am Hinterkopf unklar wird. Einmal schlug er mir vor, seine Geliebte zu werden. Ich schlitzte ihm sofort die Kehle auf. Nur in Gedanken natürlich. Alexei Nikolaevich hat eine Frau und zwei Kinder. Und seine Familie würde er niemals wegen mir verlassen. Und ich hätte ihn auch nicht darum gebeten. Und dann trat Jewgeni in mein Leben. Und mit ihm gehe ich bald nach Moskau. Und Alexei Nikolaevich, er ist einfach ein Freund. Immerzu gibt er mir gute Ratschläge. Irina, Sie ziehen Ihr Geschäft völlig falsch auf. Sie machen zum Beispiel Werbung im Radio, anstatt in der Zeitung. Ihre Klientel sind Zeitungsleser. Denken Sie mal daran. Beim Radio hören kann man sich doch nicht mal die Adresse merken. Sie schmeißen das Geld zum Fenster raus. Gefällt Ihnen Ihre Arbeit, Alexei Nikolaevich? Arbeit ist halt Arbeit. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, wie man so sagt. Wen haben Sie heute verurteilt? Ein Mörder. Nichts Spannendes. Ein Besoffener, der seiner Frau mit der Axt den Kopf abgeschlagen hat. Sie habe zu viel geredet, sagt er. Die übliche Alltagstragödie. Auf der Grundlage plötzlich aufkommender spannungsgeladener Konflikte. Vor Gericht weinte der Mann, sagte, dass es keine Absicht war. Sagte, dass er sie trotzdem liebte. 20 Jahre waren sie zusammen und haben sich nie gestritten. Tut mir leid. Ihnen sollten Ihre vertrockneten Sukkulenten leid tun, Irinchen. Sie gießen sie wohl alle halbe Jahre, was? Oder? Habe ich recht? Sie haben recht. Ich vergesse es immer. Heute sind Sie außergewöhnlich bezaubernd, Irinchen. Viktor kommt rein. Regennass. Hier bin ich. Habt wohl nicht erwartet, dass ich wirklich komme. Nun, ich bin da. Interessiert nicht nur seine Frisur, sondern der Zustand seiner Haare, Nägel, der Haut. Na, das ist vielleicht ein Wetter. Nehmen Sie Platz. Ich möchte zum anderen Fräulein. Na, du hast ein Glück, Irina. Die Männer umschwärmen dich nur so. Sie sind auch toll, aber ich brauche Irina. Erkennt Viktor. Ach, Sie sind's. Der junge Mann hat mich heute vor dem Feuer gerettet. Warten Sie kurz, ich bin noch beschäftigt. Ich habe es nicht eilig. Ich werde erst mal trocken. Irina schneidet Alexei Nikolajewitsch lange und schweigend die Haare. Raz, zwei, drei, raz, zwei, drei, raz, drei, raz, drei, raz, was bekommen Sie? 200. Steckt seine Hand in die vordere Tasche von Irinas Arbeitskittel und verweilt dort ein bisschen. Hier sind 300. Der Rest ist für Sie. Danke. Bis nächstes Mal. Dann. Wiedersehen, meine Damen. Alexei Nikolajewitsch geht. Tatjana räumt weiter auf. Bitte sehr. Regnet's draußen? Ist feucht. Wie soll's sein? Auf die tschechische Art. Haare waschen? Ja, wenn schon, denn schon. Haare waschen. Nicht so heiß? Nun ist gut. Halten Sie mal das Handtuch. Klar. Pony kürzer? 2 Zentimeter lassen. Ohren freilegen? Ja, liegen Sie nur frei. Und an den Schläfen kürzer, nur kein Mitleid. Hab ich nicht. Aber um den Pony tut's mir leid. Steht Ihnen. Und in den Kürzen sieht man die Narben auf der Stirn. Die kommen von der Arbeit. Ist es sehr gefährlich? Ja, schon. Man könnte sagen, heißer Job. Wird's gut bezahlt? Ja, ist okay. Na, das ist doch die Hauptsache. Oh, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu viel abgeschnitten. Ja, ist irgendwie unsymmetrisch. Na, dann mache ich's von der anderen Seite auch ein bisschen kürzer. Jetzt sehe ich ja furchterregend aus. Also mir gefallen Männer mit kurzen Haaren. Steht Ihnen? Ja, ja, ich habe gute Haare, so dick. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, das mit den kurzen Haaren. Einfach nur so, um keinen Ärger zu kriegen. Und er hat gedacht, dass ich mit ihm flirte. Dass ich zu haben bin. Er braucht nur zu winken und ich bin seins. Aber da war ich schon nicht mehr zu haben. Ich hatte schon Jewgeni. Und 2 Tage später war er wieder da. Mit einem Blumenstrauß. Rosen. Nachschneiden bitte. Darf ich Ihnen die Blume überreichen? Wieso verausgaben Sie sich so wegen einer unbekannten Viktor? Ich wollte nett sein. Sind Sie mir böse? Und am übernächsten Tag kam er mit einer Flasche Sekt und stellte sie wortlos hin. Er roch nach Feuer. Haar rasieren. Ist doch modern jetzt. Ja, schon. Aber Ihre Haare waren so schön und Ihre Kopfform ist auch nicht vorteilhaft. Ach, wirklich? Ist mir noch nie aufgefallen. Achten Sie mal drauf. Er kam jeden 3. Tag zum Kahlrasieren. Einmal fragte er: Wollen Sie mal sehen, wie ein Hochhaus brennt? Ein unvergessliches Ereignis. Ich rufe an, wenn es soweit ist. Bild Nummer 6. Friseursalon. Irina und Tatjana schneiden 2 Jungs die Haare. Manchmal sind Tatjana und ich so ins Gespräch vertieft, dass wir unsere Kunden vollkommen vergessen. Vor allem, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt. Übrigens hat er mich gestern nach Hause begleitet. Für alle Feuerfälle, hat er gesagt. Hat Humor, der Mann, was? Weiß noch nicht. Hat gesagt, ich lade sie ein, wenn's brennt, dann können wir Backkartoffeln essen. Stimmt, gestern roch er nach Backkartoffeln, ist mir aufgefallen. Er sagt, das sei so ein Ritual, wenn sie ein Feuer gelöscht haben, in der Asche die Kartoffeln zu backen. Nie gehört. Endlich ist mir eingefallen, dass der Junge vor mir seine Haare nur ein paar Zentimeter kürzer haben wollte. Oh je, wie willst du es denn haben, Junge? Nur ein bisschen kürzer. Tja, ich fürchte, ein bisschen ist jetzt nicht mehr drin. Aber Kurzhaarschnitte sind gerade voll in. Oder ganz ab. Ich geh mal lieber. Irina macht sich sauber von den Haaren und richtet dann ihre Frisur. Viktor hat mich in die Disco eingeladen. Gehst du? Hm, weiß noch nicht. Ist irgendwie unfair Jewgeni gegenüber. Der wird's doch nie erfahren. Ne, stimmt wohl. Schreibt er noch? Er schreibt. Schreibt, es sind noch 80 Tage, bis wir uns sehen. Ich liebe ihn, Tatjana. Mehr als mein Leben. Wie kannst du ihn lieben, wenn du ihn noch nie gesehen hast? Hat er jetzt endlich ein Foto geschickt? Er sagt, er hat kein ordentliches. Aber, schreibt er, er ist groß und gutmütig. Und dann verspricht er so eine Liebe. Was denn für eine? Das ist zu intim. Oh, ich krieg schon eine Gänsehaut beim Gedanken dran. Du hast vielleicht ein Glück, Ira. Wir ziehen nach Moskau, sagt er. Na, da haben sie ja nur auf dich gewartet. Sein Kumpel Renat ist da. Ist ein wichtiger Mann. Hat versprochen zu helfen. Wieso soll man denn hier bleiben? Bild Nummer 7. Feuerwehrauto. Viktor völlig kahlgeschoren und sein Arbeitskollege. Sie kommen zurück vom Einsatz. Und? Was macht die Liebe? Wird. Langsam, aber es wird. Na, das sehe ich. Glatze. Ist dir das eingefallen? Das ist gerade in. Du bist also gerade total in. Tja, mir gefällt's. Mensch, klotz nicht mich an, sondern die Straße. Sonst landen wir wieder in irgendeinem Kram. Bild Nummer 8. Disco. Sehr laute Musik. Irina und Viktor müssen über die Musik brüllen. Ich nahm Viktors Einladung zum Tanzen an. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass er ein miserabler Tänzer war. Nachdem er mir ein paar Mal schmerzhaft auf die Füße getreten ist, standen wir im gewissen Abstand voneinander und wippten im Takt der Musik. Ich liebe Rock'n'Roll, der gute alte Rock'n'Roll. Diese Musik ist nicht so mein Geschmack. Lassen Sie uns lieber zugucken, wie die anderen tanzen. Na gut, ich muss sowieso bald nach Hause. Mir gefällt Melaze. Wer? Ja. Melaze. Solo-Tänze sind jetzt in. Ja, Breakdance. Genau, ja, genau. Breakdance. Wie in den 80ern. Alles kommt wieder. Alla Bukatschowa hat schon damals gerappt. Wie war das nochmal? Leben, brennen, aber nicht verbrennen. Leben, brennen, aber nicht verbrennen. Leben. Yeah. liebe Alla Pugatschowa. Und Sie? Und ich? Habe eine Überraschung für Sie. Wie bitte? Überraschung, sagte ich. Ja, ich habe nichts dagegen. Na gut, noch mal eine Runde. Aber ich hätte gern Sekt. Ich habe eine Überraschung für Sie. Was für eine Überraschung? Ein Medaillon. Geben Sie her. Nehmen Sie. Aus Gold? Aus Gold. Nur ein wenig geschmolzen. Wie geschmolzen? Ein wenig im Feuer. Darf ich Sie zu meinem Geburtstag einladen? Natürlich war Viktor furchtbar altmodisch. Er lebte zusammen mit seiner Mutter, die sich furchtbar gefreut hat, mich zu sehen. Ach, ich freue mich ja so. Welche Freude. Endlich, zumindest irgendeine Mal. Er hatte sogar eine Brille, die er nur zu Hause trug. Kein Vergleich zu meinem Genie. Irgendein dürrer, unangenehmer Mann, ein Freund von Viktor, schenkte ihm einen Teddybären. Ich schenkte ihm nichts. Wäre ja noch schöner. Viktor spielte Gitarre und sang Lieder. Gut. Also, dieses Lied widme ich Ihnen, Irina. Mein Tag ist frei, doch mein Herz ist nicht mehr. Mit Volldampf willst zu dir noch hin. An mein Schiff schlagen die Menschenwogen her und Eisberge der Liebe stören die Fahrt. Mein Tag ist frei, doch mein Herz ist's nicht mehr. Tag ist frei und Frauen sind es auch meist. Sie sind der Unterwasserstein auf meinem Weg. Nimm Fahrt auf Schiff, so schnell wie freier Geist und bring zum nächsten Hafen sicher mich. Mein Tag ist frei und Frauen sind es auch meist. Wartest du auf mich, ich weiß es, Liebste, an Wunder glaubend, im wundervollen Kleid. Wenn ich vorbeifahre, zünd die Feuer an. Ich geb dir Zeichen und dann ist so weit. Du wartest auf mich, ich weiß es, Liebste, ach, Liebste. Und? Wie war's? Tja, sie waren nie im Knast, haben nie richtig gelitten, spürt man. Und dann spazierten wir durch die nächtliche Stadt. Irina, hier ist alles abgebrannt letztes Jahr. Großes Feuer. Und hier brannte es vor 10 Jahren. Eine ganze Familie ist draufgegangen damals. Damals lebte ich noch in einer anderen Stadt. Mhm. Und ich bin ortsansässig. Wollen Sie noch hochkommen zu mir? Ich will. Wir tranken Tee. Schweigend. Nach etwa 10 Minuten sagte Viktor: Schon lange allein? Ich bin verheiratet. Fast. Seit fast einem halben Jahr. Mein zukünftiger Ehemann ist gerade im Knast. Ich war noch nie verheiratet. Na, einmal hätte ich fast. Mit 28 Jahren. Hab's mir dann anders überlegt. Noch Tee? Warum nicht? Viktor versucht, Irina am Knie zu streicheln. Oh, ich bitte Sie, Viktor. Jewgeni kommt in 56 Tagen raus. Er ist sehr eifersüchtig. Er ist groß, stark und eifersüchtig. Er hat blaue Augen. Ich liebe ihn sehr. Sie sind ein guter Mensch, Viktor. Sie treffen noch ihre Liebe. Ganz bestimmt. Übrigens, Tatjana ist auch nicht verheiratet. Sie sollten mein Auge auf sie werfen. Ich habe nachgedacht. Ich würde sie heiraten. Ich glaube, wir passen gut zusammen. Ich liebe sie. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe sie. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Gute Nacht. Er ging weg. Ich hörte, wie er hinter der Tür etwas murmelte. Ich habe morgen frei. Ich könnte noch bleiben. Ich muss morgen früh raus. Und in 56 Tagen kommt Jewgeni. Bild Nummer 9. Friseursalon. Irina liest Tatjana einen Brief von Jewgeni vor. Nur da weiß, Luschi. Ich grüße dich, mein liebstes Irinchen. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich vermisse. Es gibt hier viele interessante Menschen mit außergewöhnlichen Schicksalen. Renat, von dem ich dir schon schrieb, wird vorzeitig entlassen. Er ist ein guter Sänger. Leonov, der wegen Mord einsitzt, ist ein Ikonenmaler. Hat mal bei der Zeitung gearbeitet. Sie lassen grüßen. Dein Foto hat allen gefallen. Danke für die Filterzigaretten. Dein Genia. Verbrenn diesen Brief. Ich will nicht, dass Fremde über unsere Gefühle Bescheid wissen. PS, noch genau ein Monat, bis wir uns treffen. Alexei Nikolajewitsch kommt rein. Guten Abend. So wie immer, dass es ordentlich aussieht. Die Entropie, verstehen Sie, Irina, wächst jede Sekunde und ihr entgegensetzen können wir nur unsere Ordnung. Heute stand ein Student vor Gericht, wollte seine Nachbarn ausrauben, kletterte vom 4. Stock in den 3., aber das Seil war nachlässig geknüpft, also ist er abgestürzt. Und was ist er jetzt? Ein vorbestrafter Invalide. Hat er noch eine Zukunft? Nein, so sieht's aus, Irina. Zukunft, das ist sehr wichtig. Ich denke ständig dran. Bald gehe ich nach Moskau mit Jewgeni. Ich möchte, dass wir Kinder haben. Junge und Mädchen. Ich bin doch nur eine ganz normale Frau und hätte gern wie alle eine Familie. Und mich lassen Sie ganz alleine? Tatjana ist doch genauso gut. Ich habe mich an Sie gewöhnt, Irina. Sie haben so zarte Hände. Solche sucht man vergeblich bei Tag und mit Licht. Sie kennt Tatjana noch nicht. Sie hat auch gute Hände. Viktor kommt rein mit einem Fernseher der Marke Grundig. Der Bildschirm ist staubig von Asche und irgendjemand hat Beatles in den Staub geschrieben. Hier ein Geschenk unserer Feuerwehrbrigade für Ihren Salon. Oh, umsonst? Ich sag doch, ein Geschenk. Funktioniert er? Das werden wir gleich haben. Viktor schaltet den Fernseher an. Der geht nicht. Es läuft wahrscheinlich gerade nicht. Der Sendebetrieb ist eingestellt, was? Wahrscheinlich muss man eine Antenne installieren. Viktor installierte die Antenne und der Fernseher ging an. Es sang mein geliebter Melaze. Im Wissen um das baldige Erscheinen meines Jewgeni entwickelte Viktor eine übermenschliche Aktivität. Am nächsten Tag bekamen wir einen Staubsauger. Er funktionierte, hatte aber stellenweise Risse. Aufgrund der hohen Hitze, der ausgesetzt war, wie ich später erfuhr. Ein paar Tage vor Jewgenis Erscheinen tauchte plötzlich Nikolai auf, den ich bestimmt schon 100 Jahre nicht mehr gesehen habe. Nikolai, das war mein erster Mann, ein Künstler. Er arbeitete in einem nahegelegenen Kino. Mein erster Mann, wegen dem ich beinahe den Glauben an die Menschheit verloren hätte. Setzt sich auf den Friseursessel. Oh. Ihr habt ja wohl nicht gerechnet, was? Rechte Seite rasieren, die linke blau färben. Du liebst mich wohl nicht mehr. Absolut nicht. Und gibst mir auch kein Geld? Richtig. Und verwöhnst mich nicht mit Eau de Cologne? Vergiss es. Hast du jemanden Neues? Hab ich. Ein Proletarier. Kann ja nicht jeder Künstler sein. Nein, das kann nicht jeder. Na, dann schneid mir wenigstens die Haare. Aber nur Kahlschlag und lass dich im nächsten halben Jahrchen nicht mehr blicken. Kahlschlag ist in Ordnung. Hast du meine letzte Arbeit gesehen? Die bemalten Kulissen? Das sind nicht nur Kulissen, das sind auch Menschen. Scarlett Johansson zum Beispiel. Während ich meinem ersten Mann den Schädel rasierte, nahm er Tatjana in Augenschein. Tatjana, es wäre toll, sie zu malen. Nackt? Am besten. Ich geniere mich. Meine Figur ist nicht ideal. Kommt drauf an. Ich mag zum Beispiel so Rubensweiber nicht, aber andere mögen die. Die finden sie dann richtig geil. Das sind die echten, richtigen Frauen, sagen die. Saftig wie Äpfelchen. Und diese Maljavin-Weiber, pausbäckig mit riesigen blauen Augen, sehen aus wie Samovar-Puppen. Aber anderen gefällt es. Trotzdem ziehe ich mich nicht aus vor Ihnen. Sie sind eine Modigliani-Frau, so in dem Stil. Man muss sie in blau und schwarz malen. Wissen Sie, ich habe mich von der konzeptionellen Kunst wieder abgewandt und löse im Augenblick eher die klassische Aufgabenstellung der Malerei. Wollen Sie meine Muse werden? Tatjana, was hörst du da noch zu? Oder willst du eine Muse werden? Einst wollte Nikolai, dass ich seine Muse werde. Ich war einverstanden. Eine Woche nach der Hochzeit kam er betrunken nach Hause und hatte eine Axt dabei. Er wälzte sich auf dem Fußboden und versuchte, mich in die Waden zu beißen. Du bist meine Göttin. Du bist ein Stern, der nur mir leuchten soll. Du bist eine Venus. Ira, du weißt, dass man nicht in der Gesellschaft leben kann und gleichzeitig frei sein. Es geht nicht ohne Konzept heutzutage. Verflucht sollen sie sein, die Säue. Du hast doch gesagt, dass für dich am wichtigsten, wie war das nochmal, die klassische Aufgabenstellung ist. Du triffst meinen wunden Punkt. Aber jetzt ist es am wichtigsten, sich die Frage zu beantworten, bin ich ein Künstler oder ein armseliges Tier? Beruhig dich, keiner zweifelt an dir. Ehrlich? Du bist meine Königin, du gibst mir Kraft. Ja, ja, ist ja gut, ja, ja. Glaubst du, ich komme aus der Gosse? Ich hatte schon Ausstellungen. Warst du da? Natürlich. Du lügst, du Sau. Ich bring dich um. Aber erst hau ich deinen Friseursalon kurz und klein zum Teufel damit. Nikolai gefiel der Gedanke und er hielt inne. Weißt du, ich denke, ich sollte mit der Axt arbeiten. Zum Teufel mit Farben und Pinsel. Meine Berufung ist die Axt. Grob und konkret. Das ist die aktuelle Kunst. Wir lebten ungefähr einen Monat zusammen. Eines Tages kam ich nach Hause und sah Nikolai auf dem Sofa liegen, mit abgeschnittenem Kopf, also nicht ganz abgeschnitten, aber sein Hals war blutüberströmt und in seinem Kopf steckte eine Axt. Ich fiel in Ohnmacht. Aufgewacht bin ich davon, dass mein Gesicht warm und nass wurde. Über mir stand Nikolai, er lachte und pinkelte mich an. Verstehst du, Liebste? Ich bin ein Künstler. Konzeptkünstler. Weißt du, was moderne Kunst ist? Weißt du nicht. Ich brauche den Schock. Versteh doch, andere Weiber. Du bist wie ein verschlafener Fisch. Bald dämmerst du für immer weg, trocknest ein. Ich muss dich mit neuen Wassern tränken, zum Leben erwecken. In dir muss alles Satte verschwinden. Die Hausfrau. Die Friseurin. Du musst eine echte Muse werden. Willst du das? Ich weiß nicht. Denk darüber nach, sagte Nikolai und schüttelte den letzten Urintropfen ab. Bild Nummer 10. Friseursalon. Tatjana frisiert Alexei Nikolajewitsch. Irina fegt den Boden. Jewgeni kam 3 Tage früher als erwartet. Er tauchte auf einem Motorrad mit Beiwagen auf. Ganz in schwarzem glänzenden Leder eingehüllt. Wie Kriegshelden oder Horrorgestalten. Er kam rein, wie solche Filmhelden so reinkommen. Den Helm unterm rechten Arm. Er war nicht ganz so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Nicht so groß und ein bisschen füllig. Aber trotzdem sympathisch. Und mit blauen Augen. Na, ihr Täubchen? Bei der Arbeit? Willkommen. Setzt sich in Irinas Stuhl. Lange habe ich darauf gewartet. Ich will ein neues Leben beginnen. Schneidest du mir die Haare? Mach ich. Und Kurt? Mhm. Ich gebe mir Mühe. 5 Jahre war ich nicht beim Friseur. Hat mich sehr verändert. Und wer hat Ihnen dann die Haare geschnitten, wenn es kein Geheimnis ist? Kumpels. Zellengenossen. Einmal habe ich einen Fehler gemacht. Und meine Frau zu heftig geschlagen, Irina. Aber habe ich keine Chance auf Besserung? Auf ein neues Leben? Eine neue Liebe? Jewgeni, bist du's? So, Mädels, macht mal euren Laden dicht. Wir feiern den ersten Tag in der Freiheit. Ich rasierte Jewgeni den Schädel und dann setzten wir uns alle, einschließlich Alexei Nikolajewitsch, hin. Und feierten. Das erste Glas möchte ich auf die Liebe erheben. Sie gibt uns die Möglichkeit, nicht über den Sinn des Lebens nachzudenken. Na, das habe ich doch gut gesagt. Leck mich doch am Arsch. Sie haben absolut recht. Wenn es die Liebe nicht gäbe, würden wir permanent über den Tod nachdenken. Sehr richtig. Wären wir dadurch glücklich? Ich sicher nicht. Also ich möchte gern auf das Zeitungswesen trinken. Weil Genia und ich haben uns doch durch eine Annonce in der Zeitung kennengelernt. Genau. Er schrieb, dass er im Moment einsitzt, aber dass er Kinder haben möchte. Andere schreiben, wie toll sie sind, oder... Aber er schrieb, dass er Kinder haben möchte. Aber er hat keinen Platz für sie, keinen Ort. Und ich hab diesen Platz. Wir passen perfekt zusammen, nicht wahr, Genia? Mhm. Ich trank fast eine ganze Flasche Sekt und wurde beschwipst. Meinen Vater kenne ich nicht. Nein, ich meine, an meinen Vater kann ich mich nicht erinnern. Und meine Mutter starb vor 5 Jahren. Hier ist ein Foto. Ich sehe ähnlich, stimmt's? Und andere Verwandte hast du nicht? Ich fragte immer Mama, warum habe ich keine Geschwister? Sie antwortete, wir konnten uns kein zweites Kind leisten. Ja, wir waren in einer schwierigen finanziellen Lage. Ja, damals waren alle in einer schwierigen finanziellen Lage. Ich habe auch nur noch die Mutter in Sibirien. Mhm. Jewgeni, sagen Sie, weswegen wurden Sie verurteilt? Lass uns Väterchen lieber auf Irinchens Liebe trinken, die uns heute hier zusammengeführt hat. Heute ist so ein Tag. Und? Dauerte Ihre Korrespondenz lange? Ein halbes Jahr. Sonst noch Fragen? Und ich habe schon so viele Annoncen in die Zeitung gesetzt und trotzdem noch keinen guten Menschen gefunden. Nur irgendwelche halbseitig Gelähmte oder geistig Behinderte. Oh, wir finden noch einen guten für Sie, Tatjana. Ganz sicher finden wir einen. Umarmt Tatjana. Bei der aktuellen Frisurenmode gibt es keine strengen Richtlinien. Und der Meister kann mit den Details spielen und dadurch eine Form kreieren, die ganz speziell zu diesem bestimmten Mann passt. Schon angetrunken. Das Wichtigste ist, dass ein guter Friseur seinen Kunden jedes Mal verändert, erneuert und erfrischt entlässt. Also, Irinchen und ich denken uns das so. Ja. Wohnung verkaufen? Ja. Und ab nach Moskau. Ja. Stimmt's, Ira? Ja, wie du sagst, Liebste. Und wenn es nichts wird in Moskau? Dann fahren wir zu den Mainen nach Kolyma. Mhm. Großartige Natur, schon mal da gewesen? Jemand klopft an die Tür des Salons. Irina öffnet. Wieso ist die Tür zu? Ist da Sex? Ist was passiert? Geh weg! Schenke ist da. Irinchen, mit wem redest du? Ein alter Bekannter. Lass uns reden. Worüber? Über uns. So. Mit alten Bekannten ist jetzt Sense. Was willst du, Typ? Der glatzköpfige Jewgeni packt den glatzköpfigen Viktor am Schlawittchen. Aber Irina geht dazwischen. Lass dich hier nicht mehr blicken, verstanden? Weil wir sind konkrete Leute. Das bedeutet, im Bedarfsfall kriegst du konkret was in die Fresse. Ich bitte euch, hört auf. Versaut nicht diesen schönen Tag. Viktor ging weg. Doch eine Stunde später tauchte Nikolai, der Künstler, auf. Übrigens auch kahl geschoren. Warum er auftauchte, weiß ich bis heute nicht. Jewgeni dachte nämlich, dass Viktor wieder da ist. Sie sahen sich ohne Haare ziemlich ähnlich und zwar dunkel. Und Jewgeni schlug Nikolai ins Gesicht. Sag mal, Typ, kapierst du's nicht? Sollte ich dich noch einmal hier sehen, machst du einen Abflug. Und zwar für immer. Das ist Nikolai, mein erster Mann. Er weiß noch nicht, dass er nicht herkommen soll. Der andere war Viktor. Scheißegal. Ich sag doch, mit der Vergangenheit ist Schluss. Im neuen Leben gibt's keinen Platz für alte Männer. Sprüh mal ein bisschen Deo in die Luft. Riecht ja irgendwie verbrannt. Nach Backkartoffeln. Bild Nummer 11. Jewgeni in Irinas Wohnung. Er trinkt Wodka, raucht, guckt sich im Spiegel an. Telefoniert. Grüß dich, Renat. Grüß dich, altes Haus. Ja. Alles klar, die ist zur Arbeit. Ja. Ja, ich komm bald wieder, mein Liebster. Hör mal, die ist völlig neben der Spur. Verdammte Scheiße, so eine habe ich noch nie gesehen. Mein ganzes Leben, sagt sie, habe ich von dir geträumt. Und wir sehen uns zum ersten Mal. Kannst du dir das vorstellen? Sie will nach Moskau. Du, ich habe richtig Tränen in die Augen gekriegt. Vielleicht denke ich mir so, sollte ich wirklich heiraten? Kinderchen zeugen? Was meinst du? Ist noch zu früh, was? Naja. Du solltest in 1-2 Wochen auftauchen. Sollte bis dahin alles klar sein. Für 60.000 geht die Wohnung sicher weg. Nein, es eilt nicht. Ey, du wirst mich nicht wiedererkennen. Ich habe jetzt eine Glatze. Ja. Ja. Der Hammer liegt schon bereit. Nein, nicht in der Wohnung, außerhalb. Dort findet sie keiner. Keinen einzigen Brief, kein Foto. Ich habe an alles gedacht. Ja, die haben mich gesehen. Das ging nicht anders. Bild Nummer 12. Irina und Jewgeni außerhalb der Stadt auf dem Motorrad. Als wir rausfuhren, schmiegte ich mich eng an Jewgeni ran. Er war in der gleichen Ledermontur wie bei unserem ersten Treffen. Er roch nach Stärke und Selbstvertrauen. Ich habe mich nicht in ihm getäuscht. Als wir mitten auf dem Feld hielten, es war wunderschönes Oktoberwetter, legte ich mich ins Gras. Oh, ist das schön hier. Und wie es duftet. Ich war schon ewig nicht mehr draußen. Mit wem auch. Wir hätten Kinder haben können. Wieso hätten? Wir werden. Unser Leben beginnt doch erst. Weißt du, Irina, manchmal ist es verdammt schwer, die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Aber ich helfe dir doch. Wir gehören zusammen. Ich liebe dich. Wir haben Geld. $60,000. In Moskau wartet dein Freund Renat. Wieso bist du so traurig? Wir aßen eine Wassermelone. Schau mal. Irina zieht sich aus. Blutrot, der Saft. Und legt sich nackt auf einen Strohballen. Komm zu mir. Dreh dich um. Ich habe eine Überraschung für dich. Jewgeni holt den Hammer, schlägt Irina damit über den Kopf. Dann schüttet er Stroh über sie und zündet es an. Er dachte nicht daran, dass es am Tag zuvor geregnet hat und dass das Stroh noch feucht war. Ich wachte mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf, fasste an meinen Hinterkopf. Blut. Jewgeni war nicht da. Ich verstand nichts, bekam Angst. Vielleicht bin ich in der Hölle. Aber weswegen? Ich habe doch im Leben nichts Schlimmes getan. Ich wollte einfach nur lieben. Irgendjemanden. Um jeden Preis Nachkommen haben. Ich bin doch geboren, um zu gebären. Damit meine Kinder wiederum Kinder bekommen und so weiter. Auf allen Vieren kroch ich übers Feld. Und Jewgeni, wie er später dem Untersuchungsrichter erzählte, fuhr lange durch grenzenlose Felder und weinte grundlos. Und dann beschloss er umzukehren. Ich hörte den Motorradlärm und mir entgegen kam ein Engel mit einem schwarzen Helm, wie ein Heiligenschein. Mein geliebter, blauäugiger Jewgeni. Bist du ein Engel? Mit deinem schwarzen Heiligenschein. Ich liebe dich trotzdem. Bist du gekommen, mich zu retten? Oh, mir ist schlecht. Was ist mit mir? Wahrscheinlich, weil ich schwanger bin. Schwinja, wir bekommen ein Kind. Ich bin so glücklich. Sticht mit einem Messer auf sie ein. Du dumme Kuh. Was faselst du da von einem Kind? Etwas Kaltes. Und Spitzes fuhr in meine Brust. Es tat nicht weh, als hätte ich eine große Kugel Fruchteis verschluckt. Und die ist stecken geblieben. So eine große Kugel, dass das Atmen schwer fiel. Jenny, was machst du da? Wieder fiel ich in Ohnmacht oder schlief ein. Jewgeni übergießt Irina mit Benzin, zündet sie an und haut ab. So, das war's. Das war's. Das war's. Was für Kinder. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche Geld. Viel Geld. Mindestens 60.000. Bild Nummer 13. Feuerwehrauto. Viktor und Sascha. Was für ein Tag. Drei Brände. Sie liebt mich nicht. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Weiber. Sie war anders. Ganz anders. Guck mal. Da brennt was. Ich glaube Stroh. Als ich für einen Augenblick zu mir kam, sah ich den glatzköpfigen Viktor. Er roch nach Backkartoffeln und schlug mir ins Gesicht. Tränen liefen seine Wangen herunter. Lebst du? Lebst du noch? Irischka, wach auf, ich bitte dich, wach auf. Wie soll ich ohne dich sein? Wie soll ich ohne dich leben, mein Blümchen? Wo bin ich? Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass ich dich liebe. Endgültig aufgewacht bin ich wegen dem Urin- und Medizingeruch. 3 Tage lag ich im Koma, sagten sie. Viktor kam jeden Tag und brachte Backkartoffeln mit. Wie du sie gerne hast, meine Mädchen. Alexei Nikolaevich schwor, dass Jewgeni lebenslänglich kriegt. Er persönlich würde dafür sorgen. Der soll lebendig verfaulen, der Verbrecher. Ich mochte ihn ja sofort nicht. Und was sollte das immer mit seinem Väterchen? Ich bin doch nicht sein Väterchen. Nikolai malte für mich viele, viele Blumen. 1 Million weißer Rosen. Heutzutage ist es modern, Schlager der 80er zu illustrieren. Vor Gericht habe ich darum gebeten, dass man Jewgeni nicht so hart bestraft. Immerhin ist er der Vater meines Kindes. Den Jungen habe ich zu Ehren des Vaters benannt. Jewgeni. Nach 1/2 Jahr hat Viktor ihn adoptiert. Er zwingt mich, ihn immer kahl zu rasieren. Ich sage dazu erstmal nichts. Aus dem Haus gehe ich wie immer 8:00. Sorgfältig verschließe ich meine Türen. Die erste, holzgetäfelte, dann die zweite, die Stahltür. Dann laufe ich die Treppen hinunter, komme in den Hof, biege rechts ab, laufe an dem alten Armenier vorbei. Check, check, check. Und neulich habe ich einen Brief bekommen. Grüß dich, Irinchen. Schade, dass alles so gekommen ist. Ich hoffe, du verstehst mich. Wie geht's dem kleinen Zhenya? Sieht wahrscheinlich aus wie ein kleiner Bär, was? Verbrenn diesen Brief. Ich will nicht, dass Fremde über unsere Gefühle Bescheid wissen. Ничего я не хочу, только я к тебе хочу. Только я к тебе хочу. Я еще иду к тебе. Я еще иду к тебе. По большой крутой горе. По большой крутой. Ничего я не хочу. Ничего я не хочу. Только я к тебе хочу. Только я к тебе хочу. Там, где росли весна и лето, там, где ждут нас ложь и зима. Если она спасет, то как карета. Откуда наш путь нам не знать. Das Hörspiel «Pak Marchecha, die Friseuse» von Sergei Medvedev. Mitgemacht haben die Valerie Ceplanova als Irina, der Falk Rockstroh als Viktor, die Barbara Philipp als Tatjana, der Thilo Nest als Alexei, der Andreas Fröhlich als Jewgeni, der Jens Wawrczek als Nikolai und viel Andriano. Übersetzung aus dem Russischen von der Elina Finkel, Musik Jörg Golasch und Regie geführt hat Heike Tauch. Am nächsten Freitag geht es weiter mit einem Hörspieltermin hier bei uns mit «Das Gartenhaus» von Thomas Hürlimann. Und wer bei der Vorpremiere von dem Hörspiel dabei sein will, der geht am Dienstag, am 10. Mai, am Abend um 8 Uhr, am besten gerade ins Theater Winkelwiese zu Zürich. In der Reihe «Zu Ohren kommen» findet im Theater Winkelwiese zu Zürich jeden Monat eine öffentliche Hörspiel-Vorpremiere statt. Und Sie könntet dabei sein. Am 10. Mai, am Abend um 8 Uhr, Theater Winkelwiese. Und rufen Sie jetzt an, wir verlosen 2x2 Tickets für die Vorpremiere von dem Hörspiel «Das Gartenhaus» von Thomas Hürlimann am nächsten Dienstag, am 10. Mai, im Theater Winkelwiese zu Zürich. 0848 440 222, das ist die Telefonnummer, wenn Sie bei der Vorpremiere mit dabei sein wollen. 0848 440 222. Living on the edge of life. Our people running out of dreams and time. I can hear it when you tell me so. I can feel it, but I can't let go. Two people gotta stay. Eigene Musik am Radio hören. Wie fühlt sich das an, Moritz? Wunderbar. Gerne noch mehr davon? Ja, sehr gerne natürlich. Ja. Dem kann ich natürlich nur beipflichten.